Euch wie immer an dieser Stelle zum Sunday Service. Ich habe heute Musik für euch von Unknown Mortal Orchestra. Ash sind dabei. Dann gibt es Musik von No Joy, Rocco Schamoni, der vergessene Songs ausgegraben hat. Dann Lucas Sapiro, der ein bisschen mehr Richtung Soul geht. Es gibt minimalen Pop mit Girlpool. Miau Miau sind dabei. Maya Vidal und auch noch so einige andere. Also volles Programm mit viel neuer Musik. Gerade eben hörten wir Gemma Hayes, die irische Singer-Songwriterin, hat gerade eben mit Bones and Longing eine neue Platte veröffentlicht. Davon hörten wir ihren Song Dark Moon. Und elektronisch geht's weiter mit Matthew Herbert. To think about it, you might want to do the sums. Matthew Herbert klingt, als ob er so ein ganzes Big Beat Orchester hinter sich stehen hätte, aber ich schätze mal, das ist alles zu Hause am Rechner entstanden, ohne viel großer anderer Beteiligung, außer vielleicht natürlich ein paar Leute, die an den Mikrofonen mit ausgeholfen haben. The Shakes, das ist das neue Album von Matthew Herbert, der ja auch schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, versucht, die musikalische Erneuerung hinzukriegen und mit fast jedem Album diesem einen Schritt näher kommt. Smart, gerade eben, hieß der Song von Matthew Herbert. Elektronisch geht's auch weiter mit der nächsten Band, die aus Glasgow kommt. Miau Miau heißen sie, man würde denken, die machen eher so ganz zarten, filigranen Pop, aber weit gefehlt. Hier wird ordentlich mit Beats gearbeitet. Thank you. glaube, so einen Beat hat seit Semi-Mobile Disco niemand mehr rausgeholt. It's the Quick hieß dieser Song von Miau. Miau, School of Velocity heißt das Album von diesem Projekt aus Glasgow. Dann verbirgt sich ein gewisser Julian Corey, der singt, produziert und macht, glaube ich, hier alles im Alleingang. Und ja, vielleicht einer, der in die Fußstapfen treten wird von Leuten wie Semi-Mobile Disco. Musikalisch auf jeden Fall wird das relativ gut passen. King Rocco Schamoni, der Dorfpunk, hat eine Platte aufgenommen, die Vergessenen betitelt. Darauf gibt es vergessene Songs, also bekannte, zum größten Teil eigentlich unbekannte vergessene Songs, die er hier nochmal neu interpretiert. Da hören wir mal rein mit Loswerden. Loswerden. loswerden. Das war Rocco Schamoni zusammen mit dem Orchester Mirage. Habt ihr erkannt, von wem das Original ist? Das ist geschrieben worden von Tilman Rosmi und natürlich dann auch interpretiert worden von seiner Band Die Regierung. Erschien auf dem 92er Album So drauf. Ja, einer von diesen Songs, die hier gecovert werden von Rocco Schamoni und seinem Orchester Mirage auf Die Vergessenen. Neben, gerade eben gehört, Die Regierung, werden Songs gecovert von Gutz. Dann sind dabei Saal 2, Die Freiwillige Selbstkontrolle, Tonsteine Scherben, Manfred Krug ist dabei, Die Lassie Singers und auch ein unveröffentlichter Song von Herrn Schamoni höchstpersönlich. Und ich finde die Platte teilweise ganz gelungen. Ich hätte vielleicht manchmal hier und da einen anderen Song ausgewählt, aber die Orchesterversion hier von diesen Tracks sind auf jeden Fall sehr gut zu hören. Deshalb nochmal ein Song, der kommt im Original vom Jeans-Team, heißt Das Zelt und wurde 2006 veröffentlicht. Hier die Coverversion von Rocco Schamoni. Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt, bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr. Kein Gott, kein Staat, keine Arbeit, kein Geld. Aus dem Haufen dieser Stadt musst du raus und du wirst sehen, du wirst dich verändern in all diesen Ländern. Kein Gott, kein Staat. Mit all den Lichtern, die dich leiten, von den Sternen, die dich begleiten, kannst du lernen, klar zu sehen. Mein Zuhause ist die Welt. Das war Rocco Schamoni mit seinem Orchester Mirage. Das Zelt im Original vom Jeans Team hier zu hören auf seinem Album Die Vergessenen. Ja, Coverversion und ja, vor allen Dingen deutsche Texte. Bei deutschen Texten bleiben wir. Und zwar kommen wir zu einer Band, die heißen Die Zikaden. Die hatten schon mal eine Platte rausgebracht unter einem anderen Namen, The Circadia Peace hießen sie damals, jetzt umbenannt in Die Zikaden. Und die Band kommt aus Leipzig, Braunschweig und aus dem fernen Osaka. Also aus Japan. Und ja, das Album hier, Die neue Landschaft, ist eine sehr nette Mischung an wirklich guten Songs. Wir hören hier ihren Song Von dir und mir und den Werwölfen. Auf der Decke China Böller im Hof aufgewacht. Auf den Knien irgendwo dröhnt ein Telefon. Dream, dream. Alpha, Zucker, Alpha. Prost, Neuer. Konfetti bedeckt. Den Hundekot. Der Das waren die Zikaden. Ich muss mich einmal im Titel korrigieren. Das ist so auf der Rückseite der CD nicht ganz einfach zuzuordnen. Und es hat mich hier einmal ganz kurz verrutscht. Alpha, Zucker Alpha ist dieser Song von die Zikaden. Das Ganze von ihrem Album Die neue Landschaft. Ganz neu am Start und ja, noch nicht mal eine richtige Platte draußen, aber die wird sicherlich irgendwann erscheinen. Das ist S.G. Lewis. Hier sein neuester Track Warm. Na, irgendwie will der Player gerade nicht, warum auch immer. Ich hoffe, jetzt geht's. Der will irgendwie so richtig nicht. Da muss ich doch mal ganz kurz die CD wechseln und dann hoffe ich mal, dass dann die dort laufen möchte. Tja, technische Probleme. So ist es, wenn man eine Live-Sendung macht, aber das kennt ihr ja vielleicht auch schon. Und hoffen wir, dass dann jetzt S.G. Lewis zu hören sein wird. Wenn die CD dann dort angenommen wird, also eben hat er zumindest angenommen, aber jetzt in diesem neuen Player will er sie gar nicht. Ich habe noch eine dritte Option, aber da muss ich erst ein bisschen umbauen für. Stattdessen improvisiere ich mal und schiebe rein. Jagger Justice, die haben eine Platte rausgebracht mit dem Titel Starfire. Kommen ja aus Norwegen und machen eigentlich eher, ja, so ein bisschen auch Big Band Elektronik Jazz Sound. Die neue Platte ist ziemlich sperrig, wie ich finde, aber hört selbst, hier kommt der Titelsong von Jagger Justice vom neuesten Album Starfire. Thank you. I'm feeling this devotion, touching your emotion. I can see the love run right out of you. Moments like these are golden, never felt so old. Even if I'm dreaming, I'm dreaming with you. So breathe my air and kiss me there, 'cause I'm a little cold, but I'll warm up with you. Heart up my chest when you put it there. Yeah, I'm a little cold, but I've warmed up with you. Das war S.G. Lewis mit seinem Song Warm. Ich habe die CD dann doch noch überlistet und zum Laufen gebracht. Und ja, irgendwann klappt es dann doch hier mit der Technik. Jürgen Sunday Service und ja, bei S.G. Lewis klingt so ein bisschen wie Jesse Ware, ganz ruhig und entspannt. Und der Knabe ist gerade mal 20 Jahre jung, von dem wird es noch viel zu hören geben, schätze ich mal. Kay Flay als nächstes, eine Dame, die aus einem Vorort von Chicago kommt, die demnächst, schätze ich mal, ihr Album Live the Dog veröffentlichen wird, ihr Debütalbum. Daraus gibt es schon mal die erste Single, Can't Sleep. Maybe I've been slipping back, heading south, car sick on a Tuesday, missing cash, blacking out, heartless in a few ways, out of luck, elbow shredded, I held things steady like too late, please calm the hell down, I'll do whatever you say. I get it, I'm living too hard and it's time that I stop it, but rising on up and then tumbling down, well that's part of the process, bar tabs on a hot night in a cold basement. Say I'm crazy, but I feel amazing. My mother told me that the world has got its plans. I wanna hold them till they burn right through my hands. Don't ask me questions, 'cause I'm tired of confessing. And I know that it's not much to say, but I swear that I'd like to change. I can't sleep, I hope I stay awake, 'cause I've been running all day. Long nights, no peace, I feel like everybody. burning the wick at both ends. Screaming loud, stupid things, scaring all of my old friends. Fell down on Bedford, hope that it's not broken. Safe to say, I might have had too much of some of these potions. I love you so much, I'm staying here all night. Don't wanna get up, I don't wanna stop, I don't wanna close my eyes. I'd rather not give a damn and end up with some scars. The night's just long enough for me to build it all and let it fall apart. My mother told me that the world has got its plans. I wanna hold them till they burn right through my hands. Don't ask me questions, cause I'm tired of confessing. And I know that it's not much to say, but I swear that I'd like to change. I can't sleep, I hope I stay awake, cause I've been running, running, running all day. Long nights, no peace, I feel like everybody's eyes on me. I can't sleep, I hope I stay awake, stay awake, cause I've been running, running, running all day. Mit ja, einer ganzen Menge Pop unterlegt. Can't Sleep hörten wir gerade, einen Song von Kay Flay, wie sie mit Vornamen richtig heißt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall die Dame aus Chicago. Demnächst mit Live as a Dog ihr Debütalbum am Start. Auch der nächste Herr hat noch ziemlich viel vor. La Priest nennt er sich. Hat vor kurzem schon mal eine Single veröffentlicht, die auch hier beim Sunday Service lief. Jetzt gibt es das zweite Teil von ihm. Learning to Love heißt es und sein Album Ingie auch jetzt irgendwann sicherlich demnächst dann draußen. Können wir uns schon mal freuen auf wirklich schönen Sound hier von L.A. Priest. Nein, La Priest wird ausgesprochen, aber L.A. sozusagen geschrieben. La Priest ausgesprochen. You've waited long forever. A heart is worth the weather. You should go out and get her and learn to love together. It'll be just like learning to love all over again. It'll be just like learning to love all over again. It'll be just like learning to love all over again. It'll be just like learning to love all over again. It'll be just like learning to love. Learning to kiss, learning to lose your body, not to resist. It'll be just like learning to love all over again. It'll be just like learning to love all over. Just like learning to love all over. to Love. Das war ein Song von La Priest und Inji heißt das Album, auf dem dieser Song dann drauf sein wird. Doom Squad sind ein Trio aus Toronto und das Besondere an dieser Band ist, dass die drei Mitstreiter ja Drillinge sind. Trevor, Jacqueline und Ellie Bloomers heißen die drei und werden schon ziemlich fett gehandelt, zumindest in Kanada. Ihre gerade erschienenen EP, Pageantry Suit betitelt, hat wirklich so einige ganz große Kracher drauf. Diesen hier zum Beispiel Two-Way Mirror, hier kommen Doom Squad.